Alltag in der Reichskanzlei. Hitler kehrte Anfang Juli von seinem Aufenthalt in Frankreich nach Berlin zurück. Ziemlich genau zu der Zeit, als er am Anhalter Bahnhof ankam, ging mein Tagesdienst zu Ende. Auf der Straße bereiteten ihm jubelnde Massen einen rauschenden Empfang. Ich sah zu, dass ich rauskam aus der Reichskanzlei und lief zur Straßenbahn am Potsdamer Platz, um so schnell wie möglich nach Hause zu fahren. Ich hasse Menschenansammlungen und hysterische Massen sind mir ein Gräuel. Wer immer mich aus meiner Generation mit vorwurfsvollem Unterton auf meine Dienste bei Hitler anspricht, dem schleudere ich entgegen: Ihr habt doch auch alle gejubelt. Tja, das haben sie. Fast alle. Und wie? Im August 1940, nach der Probezeit, erhielt ich meinen endgültigen Dienstausweis, ein etwa Briefumschlag großes »Sesam, öffne dich«. Herr Rochus Misch ist Mitglied meiner persönlichen Begleitung. Ich ersuche sämtliche militärischen, politischen und zivilen Einrichtungen, ihm bei der Ausübung seines Dienstes jede mögliche Hilfe zu leisten. Herr Misch ist berechtigt, alle Absperrungen zu passieren und hat Zutritt zur Führerwohnung. Adolf Hitler. An den genauen Wortlaut erinnere ich mich nicht mehr, aber in etwa stand dies dort zu lesen. Der Ausweis wurde jedes Jahr ausgewechselt und erhielt dabei eine neue Farbe. Zum Schluss war er gelb, zwischenzeitlich auch mal hellgrau. Ich weiß, dass ich zumindest während meiner Probezeit durch den Reichssicherheitsdienst RSD observiert wurde. Was diesbezüglich danach noch geschah, kann ich nicht sagen. Jedenfalls wurde meine Post teilweise geprüft. Kurz nach Ende meiner Probezeit begleitete ich Hitler am 4. September 1940 zum ersten Mal zu einer Rede im Sportpalast. Mit hinein nahm Hitler nur die Alten, wir, die Jüngeren vom Begleitkommando, warteten am Auto. Der Jubel drang ab und zu nach draußen, aber ich habe eigentlich nie bedauert, dass ich bei solchen Gelegenheiten nicht unmittelbar dabei sein konnte. Besprechungen mit den Generälen sicher, da wäre ich gern öfter mal anwesend gewesen, der Kriegsverlauf interessierte meine Kameraden und mich natürlich brennend. Wir stürzten uns dann auf die Tischdiener, die in Abständen immer mal Tafelwasser hineinbrachten, und fragten sie aus, was sie hatten aufschnappen können. Aber Hitlers Reden, nein, da hatte ich nicht das Gefühl, etwas zu verpassen. Meist scharte sich nach einer Weile einiges Volk um uns Wartende und die Fahrzeuge, und so war es eigentlich nie langweilig. Überhaupt empfand ich meinen Dienst als aufregend. Mit Flugkapitän Hans Bauer und seinen Kuriermaschinen waren meine Kameraden und ich ständig unterwegs. Sämtliche Kurierdienste wurden von uns erledigt. Man muss bedenken, dass es einen täglichen Nachrichtenaustausch vom jeweiligen Führerhauptquartier zur Präsidialkanzlei unter Otto Meißner gab, denn die Geschäfte eines Reichspräsidenten wurden separat geführt, obschon Hitler gleichermaßen Reichskanzler wie Staatsoberhaupt war. Auch für die vielen kleinen Botengänge und Hilfsdienste waren wir vom Begleitkommando zuständig. Hitler äußerte seine Wünsche meist zunächst gegenüber seinen Adjutanten oder Dienern, manchmal sprach er uns aber auch direkt an. Es war immer etwas anderes zu erledigen. Mal ging es um die Auslieferung von Blumen und anderen Aufmerksamkeiten, dann mussten kurzfristig Fußbälle für ein Kinderheim organisiert werden, das Hitler eröffnen sollte. Ich erinnere mich, wie er von der bevorstehenden Verlobung Wolfgang Wagners erfuhr, und in einem solchen Fall hieß es dann: »Misch, Blumen besorgen!« Das Zehlendorfer Geschäft Blumenrote hatte eine Filiale im Hotel Adlon, und da bestellte ich für derartige Gelegenheiten Blumenarrangements. Den Strauß für das Verlobungspaar brachte ich selbst in die Wohnung Wagners am Kaiserdamm. Besonders viel zu tun, was das Ausfahren von Geschenken betraf, gab es natürlich in der Weihnachtszeit. Ich hatte dann eine richtige Tour durch Berlin und Umgebung zu absolvieren, brachte Geschenke etwa beim Dirigenten Wilhelm Furtwängler, dem Sänger Josef von Manowarda sowie den Schauspielerinnen Lida Barova und Olga Tschechowa vorbei. Ein Diensthabender aus der Fahrbereitschaft der Reichskanzlei chauffierte mich. Ich erinnere mich noch, wie verloren ich in der großen Halle der Villa von Furtwängler stand und mich wunderte, dass der Raum völlig kahl war. Keine Bilder an den Wänden, nirgends ein Spiegel, nichts. In der Mitte befand sich ein prachtvoller Flügel, und sonst herrschte Leere. Ich war so beeindruckt, dass ich mich, als der Dirigent erschien, fast verhaspelte bei meinem üblichen »Der Führer Adolf Hitler freut sich« Sprüchlein. Wie nahezu alle Beschenkten erkundigte sich auch Furtwängler nach dem Befinden Hitlers. Mehr als ein paar Höflichkeitsfloskeln wurden meist nicht ausgetauscht, dann war ich wieder draußen. Die Präsente von höchster Stelle wurden fast nie eigens besorgt. Hitler ließ meist aus den Beständen, also all jenem, was er selbst erhalten hatte, etwas auswählen. Was die Leute ihm alles an kleinen und großen Aufmerksamkeiten zukommen ließen, man konnte es kaum glauben. Nicht etwa nur zu bestimmten Anlässen. Das ganze Jahr hindurch trafen aus allen Landesteilen Geschenke in der Reichskanzlei ein. Besonders beeindruckte mich eine Bauersfrau aus Westfalen, die jede Woche ein selbstgebackenes Brot schickte. Hitler hatte auf einer seiner Reisen zufällig auf ihrem Bauernhof Rast gemacht, vom hausgemachten Brot probiert und es sehr gelobt. Wir hatten Anweisungen, den jedes Mal per Post eintreffenden Leib geradewegs in die Küche zu bringen. Erst kurz vor Kriegsende kam kein duftendes Päckchen mehr. Häufig übernahmen wir die Zusammenstellung der Gästeliste für ein Abendessen. Das war meist schnell erledigt. Es galt, einige einfache Regeln einzuhalten, wie vor allem niemals zwei Gäste gleicher Profession nah beieinander zu setzen. Zwei Rechtsanwälte, zwei Ärzte, das gab nur Streit. Eine Abendeinladung bei Hitler wurde nie abgeschlagen. Auch die kurzfristigsten Auffüllkandidaten erschienen anstandslos. Drohte ein Platz leer zu bleiben, rief ich selbstständig die örtliche Gauleitung an und erkundigte mich, ob ortsfremde Gauleiter in Berlin weilten. Dann hieß es etwa, ja, der sowieso befindet sich im Hotel Excelsior. Also telefonierte ich dem Herrn Gauleiter ins Hotel Excelsior nach und sagte wieder den üblichen »Der Führer Adolf Hitler freut sich« Spruch auf. Der entsprechende Gauleiter war meist hocherfreut, wähnte sich von Hitler persönlich eingeladen, obwohl jener nicht einmal Kenntnis davon hatte, dass der Gauleiter überhaupt in Berlin war. Schließlich hatte ich das gerade erst herausgefunden. Bis unmittelbar vor dem Empfang der Abendgäste wusste Hitler meistens denn auch nicht, wer erscheinen würde. Ihm wurde erst kurz zuvor ein Zettel mit der Gästeliste zugesteckt, einer Einladung nicht Folge zu leisten. Das wagten einzig Dr. Goebbels und Albert Speer. Ungeschriebenes Gesetz bei diesen Abendessen war es, dass die Tagespolitik kein Gesprächsthema sein durfte. Die Unterhaltung kreiste meist um alte Zeiten. Hitlers private Gäste wurden durch uns, also sein persönliches Begleitkommando, nie irgendwelchen Sicherheitskontrollen unterzogen. Meine Kameraden und ich, etwa 20 Personen in Hitlers engster Umgebung, konnten uns ebenfalls völlig unbehelligt bewegen. Auch auf Reisen inspizierte niemand vom RSD unser Gepäck. Hitler selbst habe ich niemals eine Waffe tragen sehen. Die goldene Pistole, die er angeblich besaß, habe ich weder zu Gesicht bekommen, noch hat mir je ein Kamerad davon berichtet. Die Innentaschen an seinen Hosen waren allerdings nicht aus Stoff, sondern aus Wildleder. Das wusste ich von seinen Leibdienern. Sollte er eine Waffe bei sich getragen haben, so war das bei ihm jedenfalls nicht erkennbar. Im Gegensatz übrigens zu Hermann Göring, dessen Trommelrevolver seine Manteltasche deutlich ausbeulte. Als Göring einmal seine Sachen bei mir am Empfang in der Vorhalle abgab, fiel der Revolver polternd auf den Garderobentisch. Mir kam das Ding vor wie so ein Colt aus den Wildwestfilmen. Sogar Hitler machte sich lustig über Görings Vorliebe für skurrile Aufmachungen. »Wenn es ihm gefällt«, pflegte er dann zu sagen, als spräche er über ein Kind, das zwei verschiedenfarbige Socken wählt. Vornehmliche Aufgabe unseres Dienstes war auch der Empfang von Hitlers persönlichen Gästen und deren Begleitung. Wenn die Herrschaften noch warten mussten, leisteten wir ihnen Gesellschaft. Ich erinnere mich an einen Besuch von Leni Riefenstahl. Eine sehr attraktive Dame war sie. Als ich sie bei Julius Schaub meldete, dem Nachfolger von Wilhelm Brückner als Chefadjutant, brummte der in seinem urigen Bayerisch nur, »Willst wieder mal Geld haben, hä?« Ich servierte Frau Riefenstahl Tee, da ich annahm, Hitler, der um die Ecke in seinem Arbeitszimmer saß, würde sie nach einer kurzen Wartezeit hereinbitten. Nach einer Weile wurde mir aber bedeutet, dass er Frau Riefenstahl heute nicht empfangen wolle. Sie ging wieder. Eine Liaison zwischen Hitler und Leni Riefenstahl würde ich heftig bestreiten. Seine Zustimmung zum Filmen in der Reichskanzlei hat sie allerdings immer erreicht. Tagelang drehte ihre Crew für irgendeine Dokumentation jeden Türgriff und jedes Stuhlbein. Ich schaute gelegentlich dabei zu. Als Generalfeldmarschall Erwin Rommel einmal über 20 Minuten auf Hitler warten musste, wurde er ein wenig ungehalten. Weil sein Adjutant schon zu uns in den Dienstraum gegangen war, nachdem er erfahren hatte, dass Hitler noch nicht empfangsbereit war, schickte man mich zu Rommel, um ihn zu besänftigen. Also fragte ich ihn nach Afrika und es gelang mir, ihn abzulenken. Rommel verlangte seinen bereits an der Garderobe abgelegten Mantel noch einmal zurück, kramte in den Taschen und zog einen Stoß Fotos heraus. Er schwang sich auf den Garderobentisch und bedeutete mir, es ihm gleich zu tun. Auf dem Tisch sitzend breitete er seine Afrika-Fotos aus, die er Hitler schenken wollte. Wir sahen uns gemeinsam die Aufnahmen an. Als ich auf den Fotos Whiskyflaschen erkannte, wunderte ich mich. »Alkohol bei der Hitze, Herr Generalfeldmarschall?« »Eine berechtigte Frage«, lobte Rommel und klärte mich auf, dass Alkohol als Blutverdünner bei hohen Temperaturen gute Dienste leiste. Nach einem Whisky mit Soda vermischt fühle sich der Körper viel leichter an. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, dies an einem heißen Tag in München mit meinen Kameraden auszuprobieren. Nun, der Herr Generalfeldmarschall hatte zweifellos recht. Hitlers Gäste, gleich um wen es sich handelte, begegneten uns vom Begleitkommando meist sehr freundlich. Uns war schon klar, dass das daran lag, dass wir so nah mit Hitler zusammen waren. Niemand konnte wissen, was von dem, was man mit oder vor uns jenseits von Belanglosigkeiten besprach, bis zu ihm dringen würde. Nun, wir Jungen hätten nicht gewagt, irgendetwas, das wir bei solchen Gelegenheiten aufschnappten, von uns aus an Hitler weiterzugeben. Aber die Alten taten das hin und wieder. Es war also durchaus ratsam, sich mit uns gutzustellen und nichts zu tun oder zu äußern, was Hitler besser nicht wissen sollte. Wenn die Gäste meinten, mit uns etwas Konversation treiben zu müssen, während wir sie zu ihm begleiteten, erkundigten sich die allermeisten nach seinem Befinden. Heinrich Himmler, der allerdings einer der sehr seltenen Gäste war, pflegte zu scherzen: »Ist der Führer gesund? Ich hoffe doch, es geht ihm gut. Passt schön auf den Führer auf. Ihr wisst ja, was sonst passiert.«